Erster Judas, ein Diener von Jesus Christus und Bruder von Jakobus, schreibt an alle, die von Gott geliebt und für Jesus Christus bewahrt werden. Zweiter, ich wünsche euch, dass ihr Gottes Barmherzigkeit, Frieden und Liebe in reichem Maße erfahrt. Dritter, liebe Freunde, eigentlich wollte ich euch über unsere gemeinsame Rettung schreiben, aber nun muss ich euch dringend bitten, für den überlieferten Glauben zu kämpfen. Vierter, es haben sich nämlich einige gottlose Menschen eingeschlichen, die Gottes Gnade für ein zügelloses Leben missbrauchen und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Fünfter, obwohl ihr das alles schon wisst, möchte ich euch daran erinnern, dass der Herr sein Volk aus Ägypten rettete, aber später die Ungläubigen vernichtete. Sechster, auch die Engel, die ihre Machtposition verließen, hält Gott mit ewigen Ketten in der Dunkelheit fest, bis der Tag des Gerichts kommt. Siebter, Sodom und Gomorra dienen ebenfalls als warnendes Beispiel, weil sie Unmoral suchten und deshalb mit ewigem Feuer bestraft wurden. Achter, trotzdem verhalten sich diese Träumer genauso, indem sie ihren Körper beschmutzen, die göttliche Autorität ablehnen und himmlische Mächte verspotten. Neunter, sogar der Erzengel Michael wagte es nicht, den Teufel zu beschimpfen, als sie um den Körper von Mose stritten, sondern er sagte nur, der Herr strafe dich, 10. Diese Menschen jedoch verspotten alles, was sie nicht verstehen, und zerstören sich selbst durch Dinge, die sie nur instinktiv wie Tiere begreifen. Elfter, wehe ihnen, denn sie folgen dem schlechten Beispiel von Kain, lassen sich für Geld verführen wie Biliam und gehen durch ihren Ungehorsam unter. Zwölfter, sie sind wie gefährliche Riffe bei euren gemeinsamen Mahlzeiten, weil sie nur an sich selbst denken und wie Wolken ohne Regen vom Wind getrieben werden. Dreizehnter, wie wilde Meereswellen zeigen sie ihre eigene Schande und gleichen Sternen, die ihren Weg verloren haben und für die ewige Dunkelheit bestimmt sind. Vierzehnter, schon Henoch, der in der siebten Generation nach Adam lebte, prophezeite über sie, dass der Herr mit vielen tausend Engeln kommen wird. Fünfzehnter, er wird über alle Menschen Gericht halten und die Gottlosen für ihre bösen Taten sowie für ihre frechen Worte gegen ihn bestrafen. Sechzehnter, diese Leute beschweren sich ständig über ihr Schicksal, folgen ihren eigenen Begierden und benutzen stolze Worte, um andere für ihren eigenen Vorteil zu schmeicheln. Siebzehnter, ihr aber, meine Lieben, sollt euch an die Worte erinnern, welche die Apostel unseres Herrn Jesus Christus früher zu euch gesagt haben. Achtzehnter, sie warnten euch, dass in der letzten Zeit Menschen kommen werden, die Gott verspotten und nur nach ihren eigenen bösen Wünschen leben. 19. Das sind die Menschen, die Spaltungen verursachen, weil sie nur nach ihren Instinkten handeln und den Geist Gottes nicht haben. 20. Ihr jedoch sollt euer Leben auf euren heiligen Glauben aufbauen, indem ihr unter der Leitung des Heiligen Geistes betet. 21. Bleibt in der Liebe Gottes und wartet geduldig auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, die euch zum ewigen Leben führen wird. 22. Geht mitleidig mit denen um, die zweifeln, damit ihr ihnen helfen könnt, wieder festen Boden unter den Füßen zu finden. 23. Rettet andere, indem ihr sie bildlich aus dem Feuer reißt, aber seid bei anderen vorsichtig und verabscheut sogar ihre sündigen Einflüsse. 24. Gott allein hat die Macht, euch vor jedem Sturz zu bewahren und euch voller Freude und ohne Fehler vor seine Herrlichkeit zu stellen. 25. Ihm, dem einzigen Gott und unserem Retter, gehört durch Jesus Christus alle Ehre, Majestät, Stärke und Macht für alle Ewigkeit. Amen.